Ey, Dasmo, ich musste sowas hier machen, Alter. Sie sieht in echt noch besser aus als auf dem Foto. Ich lieb an meinem Jägermeister, klatsche auf den Popo. Stange rauf und runter wie ne gut bezahlte Go-Go. Hätte ich nur einen Wunsch frei, ich wünschte, ich wäre so los. Sie leckt ihre Lippen und blickt her, streichelt die Nippen und fasst sich an. Spack mir den Arsch, sag gib her. Sie wickelt sich um mich und macht sich ran. Flüstert mir zu, was auch immer ich fordere, sie macht es. Ob es in ihre Futter oder Arsch ist, auch wenn es nur für eine Nacht ist. Sie hat einfach Bock, mich zu ficken und sagt es. Ich sag auf. Doch bevor wir beginnen, will ich noch ein bisschen was sehen. Sie drückt meine Schädel an, irritiert ihn und fordert mich auf, sie zu nehmen. Ich pack mir die Finger, beginnt sie zu fingern. Sie greift meine Sack und leckt mich ab. Und bevor ich es realisiere, bin ich unter ihr. Geschossen und spritzt ein Loch. Sie sagt, es ist gratis, denn sie mag es. Ich nehm sie von hinten und später von vorn. Wie ein Pornostar, ich bin irgendwie für dieses Thema geboren. Was Youporn, was Pornhub und was UJs. Ich bin auf meinem eigenen Sextape. Ich hab keinen Plan, auf was du bist, ey. Nimm mich so, wie es dir gefällt. Als Erinnerung hacken wir uns fast auf den. Lass uns das mal wiederholen. Ich und du die ganze Nacht. Alles auf dem Video. Alles auf dem Video. Alles auf dem Video. Alles auf dem Video. Alles auf dem Video. Ich stell die Cam auf Rack, Rack. Leg sie auf den Nachtschrank. Von der Dusche bis ins Bett, Bett. Vom Intro bis zum Abspann. Baka Maracuja, Kuja. Königliches Pulver. Komplette Kammer, Sutra, Sutra. Einmal rauf und runter. Der Typ, yeah, der Typ. Macht all diese Ladies verrückt. Erst baut er sie auf, dann haut er sie raus. Sie ist eine von vielen, kein Herzstück. Und sie will dasselbe wie er. Nur ein bisschen Vergnügen und mehr nicht. Solange sie beide verhüten, ist alles in Ordnung. Sei mir doch ehrlich, also klatsch ich den Arsch weit, weit. Baller sie weg wie der Mai Tai. Gib ihr was von meinem Eiweiß. Hab meinen Spaß, sag bye bye. Was auch immer sie will, ich befriedige sie. Sie will es hart, ich erniedrige sie. Sie will es hart, ich streiche sie. Fang langsam an und zerreiße sie. Lass sie zappeln für 3-4 Sekunden. Und gebe sie 3-4 Stunden. Für eine Minute, wenn sie nimmer kann. Nimm einen Schluck und geh weiter nach unten. Ich weiß wirklich nicht, auf was der Rest steht. Aber bevor deine Olle zu Bett geht, gibt sie sich unser gemeinsames Sextape.